Der zweite Detektiv erklärte sich bereit, Barbara mit Professor Matthews ins Wagen zu ihrem Elternhaus zu begleiten, um ihr bei dem anstehenden Telefonat mit ihrem Vater zur Seite zu stehen. Justus und Bob fuhren mit Peters MG zur Zentrale zurück. Dort begann der dritte Detektiv sofort, die zahlreichen Fotos auszudrucken. Es galt, eine Menge Text zu lesen. Justus untersuchte den Karton, den der Entführer weggeworfen hatte, auf Fingerabdrücke. Tatsächlich wurde er fündig und konnte einige geradezu perfekte Abdrücke sichern. Per Mail bat er Inspektor Cotta um einen Datenabgleich mit dem Straftäterregister des Polizeicomputers. So, das wäre erledigt. Die Mail wurde versendet. Perfekt. Justus? Ja? Ich bin hier beim Durchforsten der Ausdrucke gerade auf einen interessanten Hinweis gestoßen. Und? Die Handschrift ist leider ziemlich schwer zu entziffern, aber ich habe mich mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt. Dieser Brief hier, ja? Siehst du, datiert auf den 3. August 1881. Der ist einer der zeitlich letzten in den Unterlagen. Und was steht dort? Ein Nachfahre des Seefahrers De Vaca hat ihn geschrieben. Unterzeichnet mit dem Namen Leandro De Vaca. Er spricht darin nicht von einer Schatz- oder Landkarte, sondern von einem Wegweiser. Das könnte natürlich alles bedeuten, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Karte gemeint ist, die zur Stadt aus Gold führt.